Der Herr ist gut. Immer nur gut. Es ist ein Riesenvorrecht für uns, heute Morgen hier sein zu dürfen und das ganze Wochenende hier sein zu dürfen. Es war wirklich ein großer Segen für uns, Gerd und Christina kennenzulernen und Romy und die vielen anderen von euch auch, mit denen wir schon jetzt gestern durften Gemeinschaft verbringen. Für die, die nicht hier waren, ich stelle mich nur ganz kurz vor. Ich bin Reinhard Hirtler, Österreicher, der seit knapp 28 Jahren verheiratet ist mit Debbie. Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt vor mehr als 30 Jahren in England, wo ich in der Bibelschule war und Debbie war mit der amerikanischen Luftwaffe dort stationiert und bekehrte sich dort und kam auch auf dieselbe Bibelschule. Dann lebten wir 10 Jahre in Amerika, waren Teil von Morningstar Ministries mit Rick Joyner und plötzlich sprach der Herr zu uns, es ist Zeit, eure Zelte abzubrechen und nach Brasilien zu übersiedeln. Und dort leben wir jetzt seit März, lernen die Sprache und helfen Gemeinden zu gründen. Ich habe mein Buch mit, das einzige, das ich leider auf Deutsch habe, Die Kraft zu vergeben. Geschrieben habe ich es, weil ich selbst im Gefängnis, der unvergeben war durch jahrelangen sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung, ich habe alles unterdrückt, bis der Herr gesagt hat, du kannst aus dem Gefängnis nicht raus, wenn du nicht lernst, wirklich zu vergeben. Und das hat der Herr in mir gewirkt durch seine Gnade und ich war ein völlig freier und geheilter Mann und bin aus meinem Gefängnis herausgekommen. Das Buch ist hier auf dieser Seite, wenn ihr wollt, ihr könnt gern davon Gebrauch machen. Wie viele von euch kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht? Okay, ihr kennt sie alle, dann brauchen wir sie nicht lesen. Eigentlich ist der Titel nicht richtig. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist eigentlich nicht der richtige Titel. Eigentlich müsste die Geschichte heißen, die Geschichte vom wunderbaren Vater. Denn es geht in dieser Geschichte ja nicht wirklich um den Sohn, es geht um die Liebe dieses wunderbaren Vaters, der seinen Sohn wiederhergestellt hat. Aber ihr kennt die Geschichte alle. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere kam zu ihm. Wir lesen sie im Lukas Kapitel 15, von Vers 11 weg. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir mein Erbe, welches mir zusteht. Er nahm das Erbe. Kurz darauf verließ er das Haus des Vaters und die Wirtschaft des Vaters. Und er ging hinweg und er verschleuderte alles, was er hatte und was er vom Vater bekommen hat an Erbe. Irgendwann landete er bei den Schweinen, hatte nichts mehr zum Essen. Die gaben ihm nicht einmal das, was sie den Schweinen zum Essen gegeben haben. Und als er so am tiefsten Punkt seines Lebens war, kam er zu sich. Und er sagte, ich kehre um, ich gehe zurück zu meinem Vater. Mein Vater hat Tagelöhner, denen geht's besser als mir. Und ich werde sagen, Vater, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Mach mich nur zu einem deiner Sklaven. Und er kehrte um und ging zurück zu seinem Vater, hat sich alles ausgedacht, was er da sagen wird. Und als er zurückkommt, lief der Vater ihm entgegen, umarmte ihn herzlich, küsste ihn. Er gab ihm neue Kleider, neue Schuhe, einen Ring der Autorität. Das war der Siegelring, mit dem er die Geschäfte des Vaters jetzt weiterführen konnte. Und er schlachtete einen Kalb und schmiss eine Party, feierte so richtig. Wisst ihr, Christen sind die, die besser feiern können als jeder andere. Weil wir haben mehr Grund dazu als sonst irgendjemand. Auf jeden Fall, da gab es noch den älteren Bruder, der war draußen am Feld. Er kam nach Hause und er hörte dann, wie da Fest und Feiern und Lärm und Musik war. Und er war sehr zornig, er ging nicht hinein und feierte mit seinem Bruder. Der Vater ging und versuchte ihn zu überreden und sagte, komm doch bitte und feiere mit deinem Bruder. Nein, sagte er. Dieser dein Sohn hat alles mit den Huren verschwendet. Ich werde nicht feiern. Ich habe immer hart gearbeitet in deinem Haus, habe dir brav gedient, habe alles für dich getan. Niemals hast du mir auch irgendetwas zum Feiern gegeben. Der Vater sagte, alles, was ich habe, gehört dir. Komm doch rein. Und er weigerte sich. Der jüngere Sohn wurde vom Vater herzlich aufgenommen und war im Haus des Vaters wiederhergestellt. Und ich nenne die Geschichte weder die Geschichte vom verlorenen Sohn, noch nenne ich sie die Geschichte vom liebevollen Vater, sondern ich nenne sie die Geschichte der vier Söhne. Denn ich werde euch in dieser Geschichte 4 Söhne zeigen, nicht nur 2. Und die meisten oder alle Christen befinden sich in einer der Kategorien. Du bist entweder Sohn 1, Sohn 2, Sohn 3 oder Sohn 4. Auch als Damen seid ihr in dieser Kategorie. Irgendwo in diesen 4 Söhnen finden wir uns wieder. Traurigerweise befinden sich viele Christen in dem Zustand der falschen 3 Söhne, denn nur einer ist der richtige Sohn. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, wie wichtig es ist, dass wir wirklich der Sohn sind, zu dem Gott uns auch gemacht hat. Aber sehr oft sind wir gefangen in der Mentalität, dass wir ein anderer Sohn sind, einer dieser 3 Söhne und nicht der 4. Sohn, so wie Gott es von uns will. Bevor ich zu predigen anfange, möchte ich euch etwas sagen vom Herzen Gottes. Ich habe heute Morgen gebetet hier für diesen Gottesdienst und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. Es ist jetzt die Zeit der Gunst, nicht nur für euch als Gemeinde, sondern es ist jetzt die Zeit der Gunst für viele Menschen und Glieder dieses Leibes. Für viele von euch ist jetzt die Zeit der Gunst. Ihr habt hart gearbeitet, ihr habt gebetet, ihr habt versucht, vieles vom Herrn zu empfangen. Und es war so richtig schwierig. Viele von euch haben Widerstände erlebt, auch Widerstände im natürlichen Leben. Und der Herr sagt, das ändert sich jetzt, weil meine Stunde der Gunst kommt auf euch als Gemeinde und auch für auf euch, auf Individuelle. Und während diese Zeit der Gunst kommt, werdet ihr erleben, wie ihr in der Arbeitswelt Beförderungen bekommt, wie ihr Heilungen erlebt, auf die ihr lange gewartet habt, wie sich Türen öffnen, die bis jetzt verschlossen waren, und wie die Gunst Gottes in eurem Leben jetzt den Unterschied machen wird. Das ist die Zeit und die Stunde des Gunst Gottes. Öffnet eure Herzen weit, nehmt sie an, proklamiert im Glauben, dass ihr bereit seid, die Gunst Gottes in eurem Leben zu erleben. Und ihr werdet staunen, was sich in den nächsten Monaten in eurem Leben abspielen wird. Die Geschichte der 4 Söhne. Wir sind alle beeinflusst in unserem Leben von vielen Faktoren. Wie wir aufgewachsen sind, von unserem Elternhaus, von der Kultur. Meine brasilianischen Freunde, die Daniel und André, die kommen aus einer anderen Kultur. Und die haben ein bisschen verglichen die deutsche Kultur mit der brasilianischen. Und die ist etwas anders. Also wenn ihr einmal nach Brasilien kommen wollt, wir haben ein Gästezimmer, ist jetzt herzlich willkommen, da ist es eben ganz anders, völlig anders. Die Kultur ist so konträr zu unserer europäischen Kultur. Dinge, die bei uns höflich sind, sind dort unhöflich und umgekehrt. Da gibt es Dinge, die gehören bei uns zum guten Anstand, die sind da drüben total unhöflich. Andererseits wieder sind Dinge, die drüben ganz normal und höflich sind, die hier völlig unhöflich sind. Wir alle sind beeinflusst von vielen, vielen verschiedenen Dingen und vielen Backgrounds, die einfach wir in unserem Leben mithaben. Und das ist ja eh okay, aber das Problem ist, dass wir sehr oft Dinge, die aus unserem Leben kommen, auf Gott, unseren Vater, projizieren. Wir projizieren unser eigenes Vaterhaus und unsere eigenen Erlebnisse sehr oft auch auf unseren himmlischen Vater. Und da müssen wir eben lernen, was es wirklich heißt, einen Vater zu haben, der anders ist als jeder irdische Vater. Wenn du zum Beispiel ein Baby nimmst, welches in China auf die Welt kommt, und dieses Baby wächst in China auf, wie wird dieses Baby sein, wenn es heranwächst? Es wird ganz normal chinesisch sein. Oder wie ihr sagt, chinesisch. Dieses Kind wird ein normaler Chinese sein. Was passiert, wenn dieses Kind in China auf die Welt kommt? Am Augenblick der Geburt nimmst du dieses Kind, bringst es hierher ins wunderschöne Sachsen. Tobias und Elisabeth adoptieren dieses chinesische Kind und ziehen es groß. Wie wird dieses Kind ausschauen, wenn es erwachsen ist? Wie ein Chinese. Wie wird dieses Kind handeln und sich benehmen, wenn es erwachsen ist? Wie ein Deutscher. Wie einer, der aus Sachsen kommt. Warum? Weil wir alle wurden beeinflusst von unserer Umgebung, von da, wie wir erzogen sind und von dem, was wir mitbekommen haben in unserem Leben. Und so ist es eben mit allen von uns. Und hier in diesem Abschnitt von Lukas Kapitel 15, da finden wir 4 Söhne. 3 sind Söhne mit einer völlig falschen Einstellung und Mentalität und Lebensphilosophie. Und leider sind viele der Kinder Gottes und der Christen einer dieser 3 Söhne. Aber es gibt auch einen 4. Sohn, der ist genau der, der wir sein sollen. Schauen wir uns mal den 1. Sohn an. Vers 12, Lukas Kapitel 15, Vers 12. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Der jüngere Sohn war ein Sohn, der wusste um sein Erbrecht, aber der sich nur um sich selbst drehte. Wisst ihr, warum der Vater dem jüngeren Sohn das Erbe gegeben hat? Denn in der jüdischen Kultur war es rechtmäßig sein Erbe. Er brauchte nicht zu warten, bis der Vater starb, um sein Erbe zu bekommen. Das war in der jüdischen Kultur gesetzlich ganz klar festgelegt. Wenn der Sohn 30 Jahre alt war, hatte er das Recht, sein Erbe anzutreten. Er konnte zum Vater sagen: Ich will jetzt mein Erbe haben, welches mir zusteht. Darum hat Jesus auch mit 30 Jahren seinen Dienst begonnen. Denn mit 30 Jahren hatte ein Sohn volles Recht, das Erbe vom Vater sich zu nehmen. Es gehörte jetzt ihm. Der jüngere Sohn verstand das. Er verstand, jetzt ich habe ein Recht, mir mein Erbe zu nehmen. Viele Christen verstehen, was ihr Erbrecht in Jesus Christus ist. Viele Christen verstehen, ich habe ein Recht auf mein Erbe, nicht nur in der Zukunft, nachdem ich sterbe, aber auch hier. Ich habe ein Recht, Gott zu vertrauen für Heilung, Befreiung, Wiederherstellung und all die wunderbaren Dinge, die rechtmäßig jetzt uns gehören, weil wir Kinder des Vaters sind. Aber da gab es ein Problem, nämlich Folgendes. Da waren 2 Teile dieses Gesetzes. Der erste Teil war: Du hast ein Recht, dein Erbe einzufordern, wenn du 30 Jahre alt bist. So, der Sohn tat nichts Falsches. Er tat, was ihm rechtmäßig zustand. Aber der 2. Teil dieses Gesetzes war folgendermaßen: Wenn du dein Erbe einnimmst, musst du im Geschäft und im Hause deines Vaters bleiben bis zum Tod deines Vaters und musst dich kümmern um den Vater und um das Geschäft des Vaters. Und das tat der Sohn nicht. Der erste Sohn war der Sohn, der seine Autorität kannte, der wusste, was ihm zusteht, der sein Recht für sich in Anspruch nahm, aber der selbstbezogen lebte. Wie ich gestern gesagt habe, er steht für den Christen, der Gott zum Weihnachtsmann macht. Gott, gib mir, Gott, gib mir, Gott, gib mir, Gott, gib mir, ich will, ich habe ein Recht, Gott, gib mir, ich habe ein Recht, Gott, gib mir, Gott, gib mir. Und Gott gibt. Aber das Problem an diesem ersten Sohn ist, dass er selbstbezogen lebt. Dass er zwar sein Recht in Anspruch nimmt, aber dass er Gott einfach als Mittel sieht, der jetzt hier ist, um mich zu segnen. Und wisst ihr, da ist ein großes Problem, auch unter vielen Christen. Viele Christen, die haben verstanden, was unser Recht in Gott ist. Viele Christen haben verstanden, ich habe ein Recht, diese Dinge von Gott in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir im Glauben zu Gott kommen, wird Gott uns unser Erbrecht geben. Aber es betrübt den Vater, wenn wir der erste Sohn sind, wenn wir nur unser Recht wissen, aber nicht unsere Pflichten wahrnehmen. Wenn wir einfach nur von Gott holen, was uns gehört, aber nicht verstehen, dass wir auch Gott gehören. Und viele Christen, ich hatte am 18. Januar dieses Jahres eine Erfahrung, die ganz intensiv war. Ich wurde früh morgens munter, um 6.32 Uhr, lag auf dem Bett und ich konnte einfach nicht aufstehen und konnte nicht aus dem Bett. Die Gegenwart Gottes war so krass und so stark und Gott sprach dann 56 Minuten lang zu mir. Gott der Vater 56 Minuten lang zu mir so laut und klar und deutlich, dass ich seine Stimme wahrnehmen und vernehmen und hören konnte. Er sprach zu mir über Länder, über Pastoren, über Gemeinden, über mich, über viele, viele, viele, viele Dinge. Und dann sagte er etwas, was mich sehr, sehr, sehr tief bewegt hat und sehr traurig gemacht hat. Und der Vater sagte mir Folgendes. Er sagte, ich will, dass jedes meiner Kinder finanziell unwahrscheinlich gesegnet ist, im Wohlstand lebt und reich ist. Ich will, dass meine Kinder Millionäre sind, damit mein Reich auf der ganzen Welt gegründet werden kann, damit das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt werden kann, damit niemals Mangel an Finanzen im Weg stehen, mein Evangelium zu predigen und die Welt für meinen Sohn zu erobern. Und dann sagte der Vater zu mir, aber viele meiner Kinder haben gelernt, im Glauben den finanziellen Segen anzunehmen, aber sie haben sich von meinem Herzen entfernt und ich bin sehr betrübt darüber. Das war der jüngere Sohn. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Vater, gib mir, es steht mir zu, es ist rechtmäßig mein. Vater, gib mir, gib mir, gib mir. Dankeschön, jetzt gehe ich meine Wege. Und er entfernte sich von der Gegenwart des Vaters. Er sah Gott als nichts anderes als jemand, der einfach da ist, um seine Bedürfnisse zu begegnen. Wisst ihr, was mir unwahrscheinlich gut gefallen hat hier heute Morgen im Lobpreis? Ich reise viel und ich bin oft in Gemeinden, wo ich nicht mitsingen kann im Lobpreis. Aus zwei Gründen. Erstens, weil viele Lieder, die gesungen werden, theologisch und biblisch gar nicht korrekt sind. So viele Lieder vom alten Bund werden gesungen. Unwahrscheinlich. Da kann ich einfach nicht mit. Der zweite Grund ist, in vielen Gemeinden dieser Welt geht es in den Liedern nur um mich. Segne mich, gib mir, segne mich. Heute Morgen, unsere Lieder, die sprachen von der Größe Gottes. Es ging immer um den Herrn. Euch fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber da ich viel reise, mir fällt das schon sehr wohl auf. Herr, du gabst alles für mich, ich gebe alles für dich. Es ging um die Größe des Herrn, es ging um die Größe Gottes. Wer immer die Lieder ausgesucht hat, toll, du warst das, glaube ich, gell? Toll, weitermachen so, dranbleiben. Denn wenn wir Gott loben, geht es darum, ihn zu verherrlichen, nicht ihm vorzujammern, was wir alles noch von ihm wollen. Und der jüngere Sohn war genau dieser Sohn. Und wisst ihr, was ein Problem ist, und ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht auf die Zehen, aber die, ihr gestern da waren, die kennen mich schon und ihr wisst, ich liebe euch und wenn ich euch auf die Zehen trete, dann nicht mit böser Absicht. Aber ein Problem ist Folgendes, dass wir oft ein falsches Evangelium gepredigt haben, nämlich ein Evangelium, lade Jesus in dein Herz ein und er löst dir deine Probleme und er hilft dir aus dem Dreck heraus. Aber das ist nicht das richtige Evangelium. Das wahre Evangelium ist, du bist verloren. Jesus hat alles getan, damit du ewig mit ihm leben kannst und hier auf dieser Erde Sieg haben kannst. Und jetzt liefere ihm dein ganzes Leben aus. Er ist nicht nur mein Erlöser, er ist mein Herr. Und viele Menschen beginnen ihr Christenleben auf dieser falschen Basis. Okay, Jesus, ich nehme dich dazu in mein Leben, dann geht's mir besser. Nein, Herr, du bist würdig, mein ganzes Leben zu haben. Ich liefere es dir bedingungslos aus. Und wenn wir dieses Evangelium predigen, dann werden Leute nicht nur errettet werden, denn das Leben der Leute wird radikal verändert werden. Aber eines der Zeichen der letzten Tage, sagt die Bibel ganz klar in 2. Timotheus Kapitel 3. Es werden schlechte Tage kommen, in den letzten Tagen werden furchtbare Zeiten kommen. Das Erste, was sagt, ist, im Griechischen bedeutet es wortwörtlich, Menschen werden selbstliebend sein. Sie werden geldliebend sein, selbstliebend sein, sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und wenn ich schaue, noch nie war die Welt so egoistisch und selbstzentriert als heute. Und es scheint, dass es ständig zunimmt. Ich habe selbst zwei Söhne, die 24 und 26 Jahre alt sind. Und wenn ich die junge Generation anschaue, und ich liebe junge Menschen sehr und arbeite und investiere viel in junge Menschen, aber es ist unwahrscheinlich, ich muss haben, solange ich alles habe, was ich will, bin ich glücklich. Aber die Tatsache ist, wenn wir alles haben, was wir wollen, sind wir gar nicht glücklich. Das ist ja die Tatsache. Die unglücklichsten Menschen, die ich treffe in meinen vielen Reisen auf dieser Welt, sind die egoistischen Menschen. Das sind die unglücklichsten Menschen. Selbstlose Menschen, die sich Jesus ausliefern und anderen dienen, sind die glücklichsten Menschen. Leute, die sich nur um sich drehen, sind nicht glücklich. Aber viele Menschen sind leider wie dieser erste Sohn. Wisst ihr, was das Urproblem unserer Sünde, Sündheit wirklich ist? Jeder kennt Jesaja Kapitel 53. Jeder Christ kennt dieses wunderbare Kapitel. Er trug unsere Krankheiten, er starb für uns am Kreuz. Schau mal Vers 6 an, Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wisst ihr, was das Grundproblem war? Das Grundproblem war, jeder sah auf seinen Weg. Das war der jüngere Sohn. Gib mir, ich habe ein Recht. Gib mir, Vater, gib mir, ich habe ein Recht. Und viele Christen verstehen ihr Erbrecht in Jesu Christi, aber verstehen die Pflichten nicht, die wir als Kinder Gottes haben. Und viele Menschen sind wie der erste Sohn. Vater, gib mir. Diese Geschichte handelt nicht von einem Nichtchristen und einem Christen, denn beide waren im Haus des Vaters. Diese Geschichte handelt von zwei Söhnen oder vier Söhnen, wie ich sie euch heute zeigen werde. Aber diese Geschichte handelt von Christen, von Söhnen, die bereits im Hause des Vaters waren. Und wir wissen, der Vater steht hier für unseren liebevollen Vater im Himmel. Jeder sah auf seinen Weg. Wir haben ein Erbrecht, keine Frage. Aber alles, was uns zusteht, ist letztendlich dafür, damit sein Name verherrlicht wird und sein Reich gebaut werden kann. Vers 13 im Lukas Kapitel 15. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Der Herr möchte nicht, dass wir der erste Sohn sind. Der Herr möchte nicht, dass wir nur verstehen, was wir von ihm alles bekommen können und dann nur für uns selbst leben. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich war vor etwa 2 Jahren, da lebte ich noch in Amerika, da besuchte ich eine Stadt in Brasilien. Und ich predigte dort 8 Tage lang jeden Tag. Es waren etwa 800 Mitglieder dort in der Gemeinde. Die Gegenwart Gottes war sehr stark. Jeden Abend heilte Gott Menschen und Wunder passierten. Wirklich großartige, erstaunliche Wunder geschahen dort. Am 7. Tag am Abend, ich predigte, ich begann für die Kranken zu beten. Nichts. Niemand wurde geheilt. Kein einziger. Ich dachte mir, was ist da los? Jeden Abend hat Gott so viele Wunder getan. Nichts. Ich bat die ganze Gemeinde aufzustehen. Ich bat sie alle gemeinsam mit mir zu beten. Nichts. Ich befahl dem Krankheitsgeist, ich tat, was man alles tun kann im Glaubensregister. Nichts funktionierte. Absolut nichts. Dann dachte ich mir, okay, Herr, ich werde jetzt einfach in prophetischen fließen und beginnen, prophetische Worte freizusetzen. Nichts. Nichts. Keine einzige Prophetie, gar nichts. Leute standen an, eine Schlange von Leuten, die wollten, dass ich für sie betete. Nichts. Also sagte ich zum Pastor dort, ich muss jetzt gehen. Der Herr tut nichts. Ich bat ihn, mich sofort in mein Hotel zurückzubringen. Und ich sagte ihm, ich möchte, dass du mich morgen nicht abholst zum Mittagessen. Ich möchte den ganzen Tag in meinem Hotelzimmer eingesperrt sein, fasten und beten und den Herrn suchen. Was war da los? Irgendwas ist schiefgelaufen. Und ich tat das dann auch. Ich war in der Nacht wach, ich konnte nicht schlafen. Ich lag auf meinem Bett und stand wieder auf und legte mich nieder und stand wieder auf. Und ich betete so die Nacht durch. Und plötzlich erscheint mir Jesus in meinem Hotelzimmer. Und er sagte Folgendes zu mir. Und er sagte, Reinhard, ich bin sehr betrübt. Zwei Dinge haben mich sehr betrübt. Und ich sagte, Herr, was betrübt dich? Und der Herr sagt, das Erste, was mich betrübt hat, ist, dass meine Kinder haben meine Kraft erlebt, aber meine Gaben waren ihnen wichtiger als meine Gegenwart. Und mein Herz ist zutiefst betrübt. Und plötzlich, ich war damals lange weg von meiner Frau, ich weiß nicht mehr wie lange, ich glaube 40 oder 42 Tage reiste ich in Brasilien herum und Debbie konnte nicht mitkommen. Und plötzlich, als ich da auf meinem Bett saß und der Herr neben mir, plötzlich begann ich zu denken, wie würde ich mich fühlen, wenn ich nach Hause komme, nach 40 Tagen Abwesenheit, sobald ich das Haus betrete, sagte Debbie, was hast du im Koffer, was hast du mir mitgebracht, hast du mir was Schönes gekauft, hast du ein Souvenir aus Brasilien? Und ich sage, Liebling, ich bin zurück. Ja, was hast du mir mitgebracht? Hast du was im Koffer? Liebling, ich bin endlich zu Hause. Ja, was hast du mir mitgebracht? Hast du irgendwas für mich? Hast du ein Geschenk für mich? Und ich dachte, wie würde ich mich fühlen, wenn meine Geschenke wichtiger sind als ich? Und plötzlich wurde mir bewusst, dass wir oft wie der jüngere Sohn leben. Deine Gaben sind mir wichtiger als deine Gegenwart. Gott will uns beschenken, keine Frage. Gott will uns Heilung schenken, keine Frage. Gott will uns seine Liebe schenken, keine Frage. Wir haben ein Recht auf Erbe, keine Frage. Gott will uns versorgen, keine Frage. Aber wir sollen nicht Gott nur als den Geber der Gaben sehen, die wir uns wünschen. Gott will eine Beziehung haben mit uns. Eine enge, intensive, liebevolle Beziehung, nach der sehnt er sich. Wir sollen nicht wie der erste Sohn sein. Der zweite Sohn war der jüngere Sohn und viele Christen finden sich auch darin wieder. Da war der jüngere Sohn, der hat erkannt, was ihm zusteht. Nachdem er wegging aus der Gegenwart des Vaters, plötzlich merkte er, wie in seinem Leben alles kaputt gegangen ist. Plötzlich merkte er, wie weg von der Gegenwart des Vaters nichts mehr funktioniert. Schaut, wie er reagiert hat. Vers 17 bis 19, Lukas Kapitel 5. Er war voll beladen von Schuld und Gefühlen. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss und Brot, ich aber komme hier um Verhunger. Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vers 19. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und viele Kinder Gottes haben diese Einstellung und diese Herzenshaltung. Ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig, ich habe versagt, ich habe versagt. Eigentlich bin ich nicht mehr würdig. Schuld und Ballast des Alltags und Versagen in ihrem täglichen Leben geben ihnen dieses Gefühl, dem sie dann nachgeben, eigentlich bin ich es nicht würdig. Eigentlich verdiene ich mir die Heilung nicht. Eigentlich bin ich es nicht wert, dass Gott mich liebevoll in seine Arme nimmt. Eigentlich ist der Reinhard schon mehr wert als ich. Und all diese verrückten Gedanken, die überhaupt nichts im Kind Gottes zu suchen zu haben. Hört mal gut zu. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus Christus wurde zur Sünde für mich, damit ich was wurde? Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Siehst du, wer hier vorsteht? Vor dir steht Gottes Gerechtigkeit. Was geschieht, wenn ich in Sünde falle? Dann hat die Gerechtigkeit Gottes gesündigt. Ich bin kein Sünder. Absolut nicht. Ich bin gerecht. Ich bin vollkommen. Ich bin heilig. Ich bin wiederhergestellt worden. Ja, aber Reinhard, sagst du jetzt, dass du nie mehr wieder Fehler machst? Ich bin gerecht. Ich bin heilig. Ich bin vollkommen. Ich bin würdig, alles zu empfangen, was mir zusteht. Alles! Warum? Weil ich lieb und nett und brav bin? Nein, dann hätten wir alle keine Chance und Hoffnung. Absolut nicht. Und das ist das Problem des zweiten Sohnes. Der zweite Sohn hat auf sein Leben geschaut, hat gemerkt, dass er nicht vollkommen ist, hat gemerkt, dass er es vermasselt hat. Und jetzt kommt er mit einer Einstellung zum Vater. Okay, Vater, ich komme zu dir, bitte segne mich. Und das sind dann die Christen, die immer bitteln, betteln, jammern zum Vater kommen, in der Hoffnung, ich hoffe, er wird sich meiner erbarmen. Er hat sich deiner bereits erbarmt vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Hat er sich deiner erbarmt? Ist Gott Liebe? Ja. Wo siehst du die Liebe Gottes? Schau aufs Kreuz. Am Kreuz siehst du den Zorn und die Liebe Gottes zugleich. Ein Bibelvers von Jesaja 53 hat mein Herz durchbohrt. Es gefiel ihm wohl. Es gefiel ihm wohl, die Strafe auf seinen Sohn zu legen. Stell dir vor, ich als Vater von zwei Söhnen würde sagen, es macht mir richtig wohlgefallen, meinen Sohn zu quälen, zu martern und umzubringen. Ihr würdet sagen, der spinnt. Es hat dem Vater wohlgefallen, seinen eigenen Sohn zu schlagen. So groß ist die Liebe des Vaters für uns. Aber der Teufel will uns ständig dieses Gefühl geben, nicht wert sein, nicht würdig sein, nicht wert sein. Ich habe jahrelang mit diesem Gefühl gelebt. Jahrelang. Durch meine Vergangenheit, durch meinen Missbrauch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ein bisschen mehr muss ich für Gott tun, dann ist er stolz auf mich. Ein bisschen noch mehr hingegeben sein, dann mag er mich. Das ist der zweite Sohn. Überall, wo ich hinkomme, sind Menschen der zweite Sohn. Ja, ich bin nicht würdig, aber Reinhard betet für mich doch. Ich habe versagt, aber ich hoffe doch, dass der Herr... Wisst ihr, am Anfang unserer Ehe hatten wir ein kleines Problemchen, das wir jetzt nicht mehr haben. Und ich werde jetzt einmal hier offen und ehrlich mit euch sein. Wenn ich versagt habe und wenn ich etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen... Schockiert euch jetzt, dass der Reinhard auch sündigt. Aber wann immer das war, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe, wo ich musste, Leute um Vergebung gebeten. Ich habe Vater um Vergebung gebeten, meine Sünden bekannt, habe die Reinigung des Blutes Jesus angenommen und binnen 30 Sekunden war alles erledigt. Völlig. Okay, das Leben ist gut, Jesus, du liebst mich, ich liebe dich, haha, mach mal weiter, toll, schön, nett. Und meine Frau wurde so zornig und böse auf mich. Wie kannst du nur so? Du musst doch wenigstens 3 Stunden Reue empfinden und dich schlecht fühlen. Das tat Jesus am Kreuz für mich. Ich brauche gar nichts mehr fühlen. Buße tun ist, ich kehre um, meine Sünden einsehen, bekennen und sie sind weg. Aber dieser religiöse Geist, dieser Pharisäer, der in uns drin sitzt, der will immer sagen, aber ein bisschen musst schon noch abbüßen. Fühl dich doch ein bisschen schlecht. Fühl dich schuldig. Wisst ihr, wenn wir wirklich Jesus lieben und die Liebe Jesus verstanden haben und wir in Sünde fallen, werden wir uns sowieso schlecht fühlen. Wir wollen ja nicht sündigen, aber was wir lernen müssen, die Gnade Gottes anzunehmen, diese Schuldgefühle abzuschütteln. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die wandeln nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. Denn wenn du der zweite Sohn bist in der Geschichte, der geplagt von Schuldgefühlen bist, dann wirst du immer Folgendes tun. Du wirst immer versuchen, dir vom Herrn die Gunst zu verdienen. Und das geht, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, in die Hosen. Versteht ihr das? Das geht in die Hose. Das kann nur daneben gehen. Wie willst du dir vor dem reinen, heiligen, allmächtigen Gott etwas verdienen? Wisst ihr, diese Einstellung der von Schuld geplagt und mit Schuldgefühlen leben, eigentlich, um es hart auszudrücken, ist es ein Schlag in das Gesicht unseres liebevollen Gottes, der seinen Sohn am Kreuz sterben hat lassen, damit meine Schuld weg ist und vergangen ist. Aber viele Christen sind so geplagt von dem Gefühl der Unwürdigsein. Wisst ihr was? Die Gnade und Liebe Gottes verstanden hat, das sind die großzügigsten Menschen, die vergeben jedem und allem. Das sind die Menschen, die niemals mehr beleidigt werden können. Das sind die Menschen, die freier sind als alle anderen. Und dazu sind wir berufen. Wir sollen nicht sein wie der zweite Sohn, der Stunden und Tage lang sich wälzt in dem, oh, ich habe versagt, oh, ich habe gesündigt, und uns dann langsam wieder herausarbeiten aus unserem Versagen und hoffen, wir brauchen uns selbst nicht zu erlösen. Mein Herr Jesus hat mich erlöst und er hat mich befreit und jede Schuld ist gebrochen in meinem Leben und es gibt niemals mehr einen Grund, auch nur eine Minute in Verdammnis zu leben. Ja, aber Reinhard, versagst du nie? Natürlich, dann bin ich beim Kreuz. Wenn ich um 59 versage, bin ich um 59 beim Kreuz und um 9:51 bin ich schon wieder weg. Lebe ich mein Leben, liebe ich meinen Herrn, lobe und preise ihn, danke ihm, dass er so gut ist zu mir. Aber der religiöse Geist, der uns immer wieder im Nacken, wie ihr so sagt, bei uns sagt man im Nack, der religiöse Geist, der uns immer wieder im Nacken sitzen will, der will uns immer dazu bringen, ein bisschen verdienen, ein bisschen dazu tun, ein bisschen. Du musst dich wenigstens eine Stunde lang schlecht und schuldig fühlen. Schau, wie du den Vater enttäuscht hast. Aber das sollen wir nicht sein, denn so können wir niemals etwas vom Vater empfangen. Wisst ihr, Überführung von Sünde ist gut, aber es ist ein großer Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Verdammnis hat keinen Platz in unserem Leben. Überführung zeigt dir auf, wo du versagt hast und gibt dir sofort die Lösung, gleich mitgeliefert. Das Kreuz, der liebevolle Vater, der mich aufnimmt, annimmt und bei dem ich geborgen bin. Leider sind überall viele Menschen, die leben mit der Schuld und mit den Dingen, die sie aus der Vergangenheit noch mittragen. Dieser Sohn sagte zum Vater, ich will hingehen und sagen, ich bin nicht mehr würdig, den Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Der Tagelöhner war nicht einmal ein Sklave, er war niedriger als die Sklaven. Der Tagelöhner, der Sklave hatte wenigstens ein Dach über den Kopf, wenigstens Essen am Tisch. Der Tagelöhner wusste das nie. Heute arbeitet er, am Abend bekommt er das, wofür er heute gearbeitet hat. Ob er morgen wieder was kriegt, weiß er nie. Viele Christen leben so. Herr, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber gib mir wenigstens heute ein bisschen was und hoffentlich geht's morgen auch noch gut. Und die leben in dieser Haltung, in dieser Einstellung, dass ich bin nicht wirklich würdig, aber ich hoffe, dass Gott... Wir sind alle würdig aufgrund des Kreuzes, nicht aufgrund von uns selbst. O, die Gnade unseres wunderbaren Gottes. O, die Güte unseres liebenden Vaters. So, der erste Sohn, der kennt sein Recht, der nimmt es in Anspruch, der läuft einfach seine eigenen Wege, der kümmert sich nur um sich selbst. Der zweite Sohn hat die Mentalität, die auch völlig falsch ist. Der sieht ein, dass er versagt hat und jetzt wälzt er sich in diesen Schuldgefühlen lange herum, bis er ähnlich doch sich ein bisschen herausarbeiten kann. Aber das funktioniert nicht. Der dritte Sohn ist der ältere Sohn. Der ältere Sohn ist der typische Sohn des religiösen Christen. Liebe Geschwister und liebe Freunde, wehrt euch gegen ihn, schmeißt ihn raus aus eurem Leben. Ich spreche jetzt nicht von Personen, ich spreche jetzt von dieser Einstellung. Wehrt euch gegen den religiösen Geist mit Händen und Füßen. Hört ihr mich? Ich tue nichts, damit ich was kriege vom Herrn. Ich tue alles, weil ich was gekriegt habe vom Herrn. Ich tue nichts für ihn, weil ich was tun muss. Nichts. Ich tue nichts für ihn, damit er am Abend sagt, brav warst heute, Reinhard, ich segne dich und deine Familie. Ich tue absolut gar nichts für ihn, damit ich mir irgendwas von ihm kriege. Weder Lob noch Anerkennung noch mich gut fühlen oder nichts. Absolut nichts in meinem Leben tue ich, um vom Herrn was zu bekommen. Wofür hat er alles getan, wenn ich jetzt noch tun muss? Und der ältere Sohn, der war zu Hause, im Hause des Vaters. Aber er hatte eine Mentalität eines Sklaven. Er ist der typisch religiöse Bruder, dem wir immer wieder begegnen. Schau, was er sagt im Lukas Kapitel 15, Vers 29. Er aber antwortete und er sprach, zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Der hatte das gleiche Erbrecht wie der jüngere Sohn. Der hätte es sogar schon früher in Anspruch nehmen können, weil er war schon älter. Der lebt im Haus des Vaters, aber seine Mentalität war die eines Sklaven. Du gibst mir nie. Vater, arbeiten. Alles, was ich tun muss, ist arbeiten, arbeiten. Das sind die Brüder und Schwestern, für denen die Arbeit im Dienst des Herrn, die Arbeit in der Gemeinde, all die Dinge, die der Pastor sagt, das sollten wir noch tun. Ich muss immer was tun in der Gemeinde. Immer soll ich noch was tun. Jetzt habe ich schon so viel das getan. Ich muss bei der Tür stehen. Ich muss den Lobpreis machen. Ja, ich mach's halt, weil ich muss es machen. Immer muss ich nur machen. Diese Leute sind leider, leider Gottes, die Leute, die mehr richten als alle anderen. Der hat rote Haare und einen Ohrringel drinnen. Der kann doch nicht wirklich heilig sein. Schau, wie der sich kleidet. Schau, was der tut. Schau, was der macht. Der trinkt ein Bier beim Predigen. Das kann doch gar nicht heilig sein. Gestern habe ich beim Predigen ein Bier bekommen, heute nur mehr Wasser. Aber ich habe heute nur Wasser bestellt, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber wisst ihr, so diese Einstellung, was, die sind dann immer so, versteht ihr das Wort grantig? Ist das ein deutsches Wort? Ja, grantig? Grantig, zwider, launisch, ja, eigentlich mehr als launisch. So immer so, weißt du, so da kommt der Neue rein, der bekehrt sich, der weiß nichts, außer Gott liebt uns und ich habe ein Recht, geheilt und befreit zu werden. Gott liebt ihn, heilt ihn, befreit ihn, der tanzt, der springt, der hüpft und dann benimm dich nicht so in der Gemeinde. So, Sagen tut's der ältere Bruder nicht, bis er konfrontiert wird. Aber wenn er dann vom Vater konfrontiert wird, dann kommt alles raus. Da ist Groll, da ist Bitterkeit, da ist Unvergebenheit. Wie kann Gott den segnen? Schau, wie der lebt. Ich habe nur für Jesus gearbeitet mein ganzes Leben und ich bin immer noch nicht geheilt. Ja klar bist du noch nicht geheilt, weil du der ältere Bruder bist. Ich sage jetzt bitte nicht, hört das nicht, dass jeder, der nicht geheilt ist, der ältere Bruder ist. Auf keinen Fall. Das würde ich niemals sagen. Aber es ist diese Einstellung. Ich arbeite, arbeite. Alles, was ich tun muss, ist arbeiten für den Herrn. Das ist der ältere Bruder. Verdienen, verdienen, verdienen, arbeiten. Alles, alles. Ich gebe alles für dich. Oh Gott, ich gebe alles für dich. Schau auf mein Opfer. Herr, schau, ich bin dreimal in der Woche im Gottesdienst. Schau, wie viel ich für dich tue. Herr, ich putze den Saal. Herr, ich koche. Herr, schau, was ich alles tue. Und der kommt rein, bekehrt sich frisch. Und den segnest du. Das kann doch nicht richtig sein. Und das Herz wird verurteilend. Das Herz wird richtend. Wir schauen dann auf die anderen Denominationen. Wisst ihr, wie die ganzen Gemeindespaltungen entstehen? Weil die älteren Brüder immer wieder aufstehen. Keine Liebe Gottes in ihrem Herzen. Nur die Mentalität, ich schufte und rackere mich im Hause des Vaters ab und die anderen tun das nicht. Ich arbeite mehr als sie. Ich habe ein Recht auf Position und da. Und der Vater ist betrübt. Der Vater sagt, komm rein, feier, feier, feier. Nein, ich will nicht feiern. Schau ihn an, schau ihn an. Permanent nörgeln, kritisieren, Verurteilung, weil sie selbst die Mentalität des Sklaven haben und nicht die des Sohnes. Was sagt der Vater zu ihm? Alles war dein. Vater, du gibst mir nicht. Der Vater hat gesagt, du hättest ihn nur nehmen brauchen. Du hast ein Erbrecht. Alles war dein. Ich darf nie feiern. Hört mir zu. Wenn du wirklich die Mentalität des Sohnes hast, feierst du ständig. Dein Leben ist eine einzige Party. Frag mal meine Frau. Mein Leben ist eine einzige Party. Ich arbeite hart, sehr hart. Ich arbeite mehr Stunden wie die meisten Menschen. Aber es ist alles eine Party. Denn ich bin nicht Sklave, ich bin Sohn in seinem Haus. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Ich brauche mir nichts verdienen, ich brauche mir nichts erarbeiten, ich brauche mir nichts leisten. Ich bin Sohn in seinem Haus. Aber der ältere Bruder, der dritte Sohn in der Geschichte, er hatte diese Einstellung des Sklavens. Und wisst ihr, der Sklave arbeitet immer, der Sohn arbeitet immer von der Position der Gunst und des Wohlgefallens. Der Sklave versucht immer, die Gunst und den Wohlgefallen zu verdienen. bisschen mehr noch beten, ein bisschen mehr noch geben, ein bisschen mehr. Jetzt gebe ich eh schon 10,5% und nicht nur 10% und Gott segnet mich immer noch nicht. Gott segnet mich, weil ich Sohn bin, nicht weil ich mir was verdiene. Und diese Mentalität des Sklaven, die müssen wir abschütteln. Dieses Urteilen und Nörgeln und Kritisieren und wir sind besser als die Gemeinde um die Ecke. Weil die geben 10%, wir geben 10,5%. Also sind wir besser. Unser Gottesdienst ist lebendiger, wir singen schönere Lieder, wir sind besser. Das ist die typische Einstellung des älteren Bruders, die betrübt den Herrn. Die betrübt den Herrn. Wisst ihr, der Herr mag den religiösen Geist überhaupt nicht. Der Herr ist gestorben, um uns in Gnade und Freiheit zu bringen, um uns zu Menschen zu machen, die im Herzen so frei sind. Wir sind Söhne unseres geliebten Vaters im Himmel. Und als Söhne dürfen wir leben und unserem Leben freuen und das Leben genießen. Als Söhne ist jeder Tag ein Tag des Festes und der Feier. Aber diese Sklavenmentalität, der versucht immer irgendwie einen Wert von Gott zu bekommen durch das, was er tut. Er sagt, Vater, mein ganzes Leben lang habe ich hart gearbeitet, so als ob er sich was verdient hat. Der Vater gesagt, es gehört alles dir. Mit anderen Worten, es gehört nicht dir, weil du hart gearbeitet hast, es gehört dir, weil du Sohn bist. Und als Sohn hast du ein Recht auf den Erbe. Wisst ihr, ich war früher der ältere Bruder, vor vielen Jahren. Ich war der ältere Bruder. Gerackert, gearbeitet für den Herrn, um hoffentlich mir ein bisschen Gunst zu verdienen. Ich weiß nicht, ob ich es gestern gesagt habe, aber ich habe gesagt, ich sollte eigentlich ein Buch schreiben, eine Autobiografie, und das Buch sollte den Titel haben, Bekenntnis eines modernen Pharisäers. Ich war früher der ältere Bruder. Ich bin besser als du, ich arbeite mehr, ich war verurteilend gegen alle Christen, die nicht so frei waren wie ich. Furchtbar, unwahrscheinlich, ich schäme mich dafür. Aber ich war genau in der Mentalität des älteren Bruders. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mein Herz freigesetzt hat, aus der Gnade und der Gunst Gottes zu leben. Nicht mehr der dritte Sohn zu sein, auch nicht der erste, zweite zu sein. Was ist der vierte Sohn? Schauen wir uns den vierten Sohn an. Das ist genau der Sohn, den der Herr will, dass wir alle sind. Der vierte Sohn war der jüngere Sohn. Er kam zurück nach Hause zum Vater. Er kam als zweiter Sohn. Ich bin nicht würdig, ich bin schuldig, ich habe versagt. Oh, ich habe versagt, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater, ich bin kein guter Ehemann, ich bin keine gute Ehefrau. Oh, ich habe wieder versagt, ich habe heute meine Kinder angeschrien, ich bin zu schlecht, ich bin, wisst ihr so, das war der zweite Sohn. Und dann kommt er nach Hause. Und wisst ihr, was mir so gut gefällt an der Geschichte? Er machte sich auf und er sagte zum Vater, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Wie reagiert der Vater drauf? Er ignoriert ihn. Er ignoriert das komplett. Wie sagt die Bibel in Zephania Kapitel 3? Er schweigt in seiner Liebe. Und hier sehen wir den Vater. Der Sohn kommt mit all den Schuldgefühlen, all den, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Und der Vater sagt nie, ja, eigentlich stimmt's, du bist nicht würdig, aber lass uns mal das aufarbeiten, den ganzen Dreck, den du da gemacht hast. Eigentlich, das stimmt, du bist wirklich nicht würdig, weil du hast das Erbe genommen und verschwendet. Du hast schon recht, du bist nicht würdig. Jetzt kann man einmal eine Woche lang das abbüßen und ich werde schauen, dass du dich eine Woche lang richtig schlecht fühlst und dann reden wir wieder weiter, wie es jetzt weitergeht. Nichts. Der Vater sagt kein Wort davon. Er ignoriert völlig all diese Schuld- und Verdammnisgefühle. Statt dass er etwas sagt, tut er was. Tut der Vater etwas. Er sagt, komm her, Junge. Neues Kleid, neue Schuhe, Ring der Autorität auf deine Finger, Kalb schlachten, feiern, Party machen. Ich hab dich wieder, genau da, wo du hingehörst. Und der jüngere Sohn blieb im Hause des Vaters als Sohn. Und das ist der vierte Sohn, der wir alle sein müssen. Wir müssen Söhne sein, die ihr Recht wissen. Wir haben ein Recht auf ein Erbe. Wir haben ein Recht, die Nationen als Erbe einzufordern. Wir haben ein Erbrecht. Wir sind nicht Sklaven. Wir sind Söhne. Aber jetzt entscheiden wir uns freiwillig im Haus des Vaters zu bleiben und sich um sein Geschäft zu kümmern. Und das ist der vierte Sohn. Der Sohn, der weiß vom ganzen Herzen, ich bin Sohn, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin würdig, ich bin wertvoll. Und ich entscheide mich jetzt, Vater, in deinem Haus zu bleiben. Ich entscheide mich, mich selbst als Diener deines Hauses zu machen. Ich kümmere mich jetzt um deine Geschäfte, Herr. Was sind die Geschäfte des Vaters? Überleg mal, was sind die Geschäfte des Vaters? Nicht Programme, nicht Gebäude, Menschen. Menschen. Die Arbeit des Vaters ist immer Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Jesus ging es nur um die Menschen. Jesus ist das absolute Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1, Vers 15. Jesus sagte, ich muss im Werk meines Vaters sein. Meine Business ist die Business des Vaters. Was war seine Business? Menschen. Jesus war müde. Er sagte, lasst uns an einem einsamen Ort gehen. Und da waren die Menschen und Jesus vergaß seine Müdigkeit. Menschen sind das Geschäft des Vaters. Und wahre Söhne, die sind wiederhergestellt. Die wissen, was ihnen gehört. Die haben das volle Erbrecht in Anspruch genommen. Finanzen sind nie mehr ein Thema, weil Gott versorgt mich, um alles zu tun, was ich tun muss. Opferbereitschaft ist kein Thema mehr, weil ich bin Sohn. Ich habe ein Recht, alles zu nehmen, aber ich bleibe jetzt im Geschäft meines Vaters. Menschen sind jetzt auch mein Leben. Und wir geben diese Liebe Gottes weiter in der Gemeinde, draußen in der Welt, am Arbeitsplatz, wo immer wir sind. Das ist der vierte Sohn. Und der Herr möchte, dass wir alle der vierte Sohn sind. Wiederhergestellt, Erbrecht, alles gehört mir. Aber jetzt bleibe ich bei dir, Vater. Ich bleibe in deiner Gegenwart. Ich bleibe in deiner Nähe. Ich suche die Intimität mit dir. Ich suche die Beziehung mit dir. Vater, und dein Wille ist jetzt mein Wille. Ich laufe nicht mehr weg. Ich hole mir nicht mehr von dir, was ich brauche und verschwinde dann. Jetzt mache ich deinen Willen zu meinem Willen. Wisst ihr, das sind die glücklichsten Menschen. Die urteilen nie, die richten nie, die sind immer zufrieden, die sind immer ausgeglichen, die feiern ständig ein Fest. Ständig. Das Leben ist ein ständiges Fest. Warum? Weil wir wissen, was uns gehört. Und mit dem, was uns gehört, das nehmen wir uns. Aber wir bleiben im Hause des Vaters. In seiner Gegenwart, in seiner Liebe, in seiner Geborgenheit. Und sein Geschäft ist jetzt unser Geschäft geworden. Und wenn wir zu dem vierten Sohn werden können, wenn wir in unserem Herzen, in unserer Einstellung, in unserer Denkweise dieses Schuldgefühl abwerfen können von uns und nicht zum Vater kommen als ich bin nicht würdig. Wenn wir nicht als erster Sohn zum Vater kommen, Vater, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Wenn wir nicht als dritter Sohn zum Vater kommen, okay, ich muss halt für dich arbeiten, was soll ich anderes tun? Habe ich keine Wahl, ich gehe brav in die Gemeinde. Okay, ich bin zwar Sohn, aber in Wirklichkeit im Kopf bin ich Sklave. Sondern wir zum vierten Sohn werden können. Oh Vater, danke, ich bin dein geliebter Sohn. Oh, ich habe ein Recht auf ein Erbe. Ich habe ein Recht auf alle Dinge, die du mir im Wort versprochen hast. Und ich triff die freiwillige Entscheidung, in deinem Haus zu bleiben. Dir zu dienen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Der Sohn will ich sein. Und wisst ihr, das sind die Söhne, die auch kühn vor den Thron Gottes kommen und die sagen, gib mir die Völker als Erbe. Wir haben ein Recht, Deutschland einzuverlangen. Wir haben ein Recht. Die Bibel sagt, wir sind Miterben Jesu Christi. Und Gott spricht im Psalm, dass der Herr sagt, gib mir die Nationen als Erbe. Als Erbe. Deutschland ist das Erbe Jesu Christi. Jesu Christus ist mein großer Bruder. Ich bin Miterbe mit ihm. Also können wir kühn zum Vater kommen und sagen, Vater, ich will mein Erbe, die Nation Deutschland. Das können wir tun. Dazu haben wir ein Recht. Wir sind Miterben Jesu Christi. Wir können Österreich einfordern. Wir können Brasilien einfordern. Wir können unsere Länder, die Gott uns aufs Herz legt, einfordern. Das ist unser gottgegebenes Erbrecht. und dann bleiben wir bei ihm, in seinem Hause. Vater, ich bin hier, um dir zu dienen, nicht um mir selbst. Vater, ich verlange das Erbe nicht für mich selbst, sondern für dich, um zu bleiben in deinem Haus, in deiner Gegenwart. Meine Gaben, meine Kräfte, meine Talente, alles, was ich von dir bekommen habe als Erbe, gebe ich dir zurück und stelle ich dir wieder zur Verfügung. Paulus sagt es so im Korintherbrief: Einer ist für alle gestorben, damit alle nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie gestorben ist. Das ist der vierte Sohn. Vater, alles gehört mir, aber ich bleibe bei dir. Vater, ich habe ein Recht auf alles, aber ich gebe es dir zurück zur Verfügung. Ich lebe nicht in Schuld und Verdammnis, ich lebe nicht in Egoismus. Alles gehört mir, aber ich bleibe bei dir. Zusammen nehmen wir unsere Länder und unsere Nationen und unsere Welten ein für Jesus Christus. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für deine unwahrscheinliche Güte, für deine Liebe, für deine Größe, für deine Herrlichkeit, für deine unwahrscheinliche Einsicht und Sanftheit und deine Zärtlichkeit in unserem Leben. Vater, vergib uns, wo wir die Mentalität des älteren Bruders hatten, wo wir nörgelnd und kritisierend auf andere geschaut haben. Vater, vergib uns, wo wir uns nicht bewusst waren, wir haben ein Recht, unser Erbe anzunehmen. Vater, vergib uns, wo wir der erste Sohn waren, der nur sein Recht einfordert und dann seine eigenen Wege geht. Oder der zweite Sohn, der nur beladen von Schuld und Verdammnis immer hofft, etwas zu kriegen vom Vater, aber nie weiß, ob er sich's doch verdient hat. Herr, wir wollen der vierte Sohn sein. Heute Morgen kommen wir zu dir, Vater. Wir kommen heute Morgen zu dir und sagen, Vater, danke, dass du uns würdig gemacht hast, deine Söhne zu sein, mit vollem Erbrecht. Und heute Morgen sagen wir dir, Vater, gerne geben wir dir unsere Leben hin. Gerne liefern wir dir alles aus. Gerne machen wir dich zum Zentrum unseres Lebens. Gerne bleiben wir in deinem Haus, dir dienend, unser Leben lang. Weil wir wissen, dass wir Söhne sind, die ein Recht haben auf alles, was du uns als Erbe versprochen hast. Und Vater, dafür danken wir dir. Heute Morgen geben wir uns dir neu hin. Herr, ganz neu liefern wir uns dir heute Morgen aus und sagen, Herr, wir dienen dir in deinem Hause, nicht als Sklaven, sondern als Söhne. Mit dankbarem Herzen, dass wir deine Söhne sind. Herr, wir bitten dich, setz unsere Herzen frei. Vater, du kennst jede Person hier in diesem Raum. Du kennst jede Herzenshaltung, jede Einstellung. Du kennst alle Ängste, alle Nöte, alle Dinge, die uns plagen von der Vergangenheit. Vater, ich bitte dich, dass deine Vaterliebe jetzt alle von uns freisetzt, der vierte Sohn zu sein. Alles abzuschütteln, was sich an uns heften will. Und einfach deine Liebe aufzunehmen. Einfach uns sicher zu sein, dass alles uns gehört und dir, wir gerne in deinem Haus sind und dir dienen. Das wollen wir tun, Vater. Im Namen Jesu. Amen.